Dank dem Hauen und Stechen bleibt der Applaus den Super-Echten. Alles verkaufen und ächten für den Rausch mit Ruhm zu rappen. Ich will ins Haus und mich verstecken, denn da oben auf der Bühne geht's nicht um Power und Rap checken, sondern eine ausgelutschte Lüge. Bin sauer und verkühle, denn die Kuhn ist von da oben. Lauter vergebliche Mühe, wer hat die Kids noch so verzogen? Hier wird gespuckt und gelogen, um möglichst hart zu erscheinen. Ist die Gunst dann verflogen, fangen sie wieder an zu schleimen. Hab Gier und Neid vereinen, das sind ihre größten Stärken. Bis bringt Geld, das zählt, ist was Größen ihn lernten. Träumt von Mösen und Ärschen, wie im coolen Hip-Hop-Clip von dem fetten Schlitten. Alles durch den Tip-Top-Hit und auch ihr Shit floppt mit. Wie der ganze Bitchy-Style, nur die Schulden bleiben. Das ist dann nicht mehr so geil, Rap ist peinlich, oh nein. Nur wenn alle plötzlich singen, könnten die Kids auch meinen, dass Rapper gewöhnlich so klingen. Rapper Drücker, shit echt, der verdreht sich nicht schlecht. Rap auch Rapper, oh nein, die stellten sich gerade ein Bein. Rap auch Ziele, ah ja, früher war das mal klar. Rap auch Liebe, yo, Angel, deinem Lack-Porno-Heft. Rap auch Drücker, shit echt, der verdreht sich nicht schlecht. Rap auch Rapper, oh nein, die stellten sich gerade ein Bein. Rap auch Ziele, ah ja, früher war das mal klar. Rap auch Liebe, yo, Angel, deinem Lack-Porno-Heft. All die kleinen Ego-Spiele, wärst der beste Rapper hier, auch wenn ich die Kuh liebe. Ihr seid der blinde Passagier, ich seh Neid, Hass, Ki und zu viel Beef um das Mic. Werd ihr selbstbewusst, gibt's keinen ausgelutschten Streit, sondern den coolen Sparrings-Fight, der uns dann eines zeigt. Zelebriere das Mic und sei ein Künstler deiner Zeit, würdige deine Vorgänger und liebe lieber Zeit. Rap auf Deutsch liebt so länger und ich bin bereit, meinen Beitrag zu leisten, auf manch einen zu scheißen, liebe Zeilen zu schreiben und das Mic zu ergreifen. Will nicht weiter verweilen, Rap dreht sich immer um sich. In jedem Track geht's um Rap, nervt das wirklich nur mich? Vielleicht irre ich mich auch und bin zu alt für das Game. Ich dachte, es geht um mehr als nur die Tür zum Fame. Find deine Kühe lame, aber sieh auch Cooles da draußen. Dreh die Mucke laut, um wieder mal durchzuschnaufen. Rapper Drücker, shit echt, der verdreht sich nicht schlecht. Rap auch Rapper, oh nein, die stellten sich gerade ein Bein. Rap auch Ziele, ah ja, früher war das mal klar. Rap auch Liebe, yo, Angel, deinem Lack-Porno-Heft. Rap auch Drücker, shit echt, der verdreht sich nicht schlecht. Rap auch Rapper, oh nein, die stellten sich gerade ein Bein. Rap auch Ziele, ah ja, früher war das mal klar. Rap auch Liebe, yo, Angel, deinem Lack-Porno-Heft. Wir sollten die ewig Befehligten und menschlich erledigen und die wenigen befähigen mit ihren verewigten Predigen und endlich entschädigen. Diese letzten Ungebändigten entsetzen die Unverständigen und verletzen die Ungnädigen. Aber hört ihr die Schafe, wie schwer und leer sie klingen und ihr ahnt die Strafe, sie dürfen nie mehr sprech singen. Alles was ich hier sage, wird letztlich auch stimmen. Am Ende dieser Tage werden wir von vorn beginnen. Wir sollten die ewig Befehligten und menschlich erledigen und die wenigen befähigen mit ihren verewigten Predigen und endlich entschädigen. Diese letzten Ungebändigten entsetzen die Unverständigen und verletzen die Ungnädigen. Aber hört ihr die Schafe, wie schwer und leer sie klingen und ihr ahnt die Strafe, sie dürfen nie mehr sprech singen. Alles was ich hier sage, wird letztlich auch stimmen. Am Ende dieser Tage werden wir von vorn beginnen. Rap auch Rückgrat, Rap auch Rapper, Rap auch Ziele, Rap auch Liebe. Rap auch Drücker, shit echt, der verdreht sich nicht schlecht. Rap auch Rapper, oh nein, die stellten sich gerade ein Bein. Rap auch Ziele, ah ja, früher war das mal klar. Rap auch Liebe, yo, Angel, deinem Lack-Porno-Heft.